Schon lange kein Spiel mehr, kein Platz für all ihre Zweifel. Ich bin wie der Wind, für meine Vergangenheit nicht mehr zu greifen. Jeden Cent mehr behalte ich in Herrn und in meinem Gedächtnis, wie dreckig es wär. Und wenn ich dran denk, wie viele der Besten am Boden liegen, dann blutet mein Herz, doch mein Hunger steigt. Niemand hält mich klein, denn nur eine Hand von Leuten kennt meine dreckige Zeit. Und raus aus dem Sumpf kämpft man sich allein, doch die Grenzen verschwimmen zwischen Freund oder Feind. Ich denk in die Zukunft und danke für mein Blut, tut mir leid, wenn das heißt, wir sind leider nicht mehr cool. Die einzige Priorität, ich sehe an meinem Konto, den Kindern meiner Kinder geht es gut. Schon lange kein Spiel mehr, kein Platz für all ihre Zweifel. Ich bin wie der Wind, für meine Vergangenheit nicht mehr zu greifen. Mehr als ein Job und mein Geld, Bruder, ich hab keine andere Wahl. Mach nie wieder Stopp, denn diese Chance gibt dir Gott nur einmal. Es ist mehr als mein Job, damals mein Krog, im Magen war ein Loch, leer jeden Tag. Ich muss wieder los, immer weiter hoch, doch haben wir genug, schwör ich, bleib ich da. Zeit immer knapper bis zum Tod. Von gar nichts zu etwas, von etwas zu viel. Und nur viel kann man teilen, also acker ich mich hoch. Bruder, glaub nicht an mich, aber glaub an die Vision. Es hat so viele Tränen meiner Liebsten gekostet, doch jede davon wird den Lohn. Ich lauf auf einem Weg voller Scherben und Steine. Ich räum ihn für uns frei und dann komm ich euch holen. Lass mich los und dann gib mir die Schuld. Aber es hat niemand gesagt, es wird leichter, denn es Erfolge bezahlen die Geduld. Vertrau mir, ich stoppe erst, wenn ich sie auch erreicht hab. Das ist mehr als ein Job. Mein Geld, Bruder, ich hab keine andere Wahl. Mach nie wieder Stopp, denn diese Chance gibt dir Gott nur einmal. Das ist mehr als mein Job, damals mein Krog, mein Magen war ein Loch, leer jeden Tag. Ich muss wieder los, immer weiter hoch, doch haben wir genug, schwör ich, bleib ich da. Man ist nur einmal jung, hat nur einmal die Kraft, also halte ich das Glück in der Hand. Greife es so fest, ich nur kann, auch wenn mein Körper kaputt geht, und hoffe, es formt ein Diamant. Doch auch wenn alles zerbricht und alle Türen, die ich auf es zufallen, kann ich am Ende meiner Tage mit Stolz behaupten, dass ich wirklich alles versucht hab. Das ist mehr als ein Job und mein Geld, Bruder, ich hab keine andere Wahl. Mach nie wieder Stopp, denn diese Chance gibt dir Gott nur einmal. Mein Job, damals beim Krog, mein Mann, mein Loch, leer jeden Tag. Ich muss wieder los, immer weiter hoch, doch haben wir genug, schwör ich, bleib ich da. Kein Spiel mehr, kein Platz für all ihre Zweifel. Ich bin wie der Wind, für meine Vergangenheit nicht mehr zu greifen.